freue dich, mein Herz, denn itzo weicht der Schmerz, der dich so lange Zeit gedrückt. Gott hat den liebsten Sohn, den er so hoch und teuer hält, auf diese Welt geschickt. Er lässt den Himmelsthron und will die ganze Welt aus ihren Sklavenketten und ihre Dienstbarkeit erretten. O wundervolle Tat, Gott wird ein und will auf Erden noch niedriger als wir und noch viel.